WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, wir melden uns wieder zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Und heute haben wir eine offene Sendung. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruferin heute Nacht ist Dennis. Dennis 21, guten Morgen. Der Dennis. Mann, Entschuldigung. Ja. Dennis, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. So, um was geht's? Ja, ich habe seit dem Tod meines Urgroßvaters vor 4 Jahren das Gefühl, zumindest mit Schuld am Tod meines Urgroßvaters zu sein. An was ist dein Urgroßvater denn gestorben? An einem Herzinfarkt. Und warum hast du das Gefühl, du bist schuld mit an diesem Herzinfarkt? Da muss ich jetzt erst ein bisschen ausholen für, weil es handelt sich dabei um ein Gespräch, was ich mit meinem Urgroßvater geführt habe. Und zwar ging es darum, dass ich zu der Zeit in der Schule oder wir zu der Zeit in der Schule Projekttage hatten, und es ging vor allem um den Zweiten Weltkrieg und in unserer Gruppe vor allem auch darum, dass immer mehr Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs ja versterben mittlerweile und darum noch Zeitzeugen im Prinzip wieder aufzutreiben und auch die Erinnerungen dieser Menschen halt aufzuschreiben, um sie weitergeben zu können. Nun ist mein Urgroßvater, der war 92 dann am Ende, als er gestorben ist. Der hat alles miterlebt. Genau, der hat alles miterlebt. Mein Urgroßvater kommt aus dem Ruhrgebiet, und das Ruhrgebiet war ja im Zweiten Weltkrieg nicht gerade Nebenschauplatz, sag ich mal. Weil dein Urgroßvater war wahrscheinlich auch als Soldat im Krieg, oder? Nein, das nicht, mein Urgroßvater hatte unter Tage zu arbeiten, und das war ja kriegswichtiger Dienst. Und ist deshalb praktisch vom Soldatentum verschont geblieben. Ah, verstehe. Okay. So, erzähl weiter. Und wie gesagt, als wir dieses Projekt in der Schule hatten, habe ich dann darüber nachgedacht, mit meinem Urgroßvater mal darüber zu sprechen. Das war erst gar nicht so einfach, weil ich wusste, dass mein Urgroßvater mit meinem Opa nie über seine Erlebnisse während der Kriegszeit gesprochen hat. Also er hat mit seinem Sohn selber nie darüber gesprochen. Nun hatte ich mit meinem Uropa aber immer ein sehr gutes Verhältnis. Der hat mich zum Beispiel mit 5 Jahren nach Borussia Dortmund ins Stadion mitgenommen und sowas. Und da habe ich gedacht, ich versuche es jetzt einfach mal, mit meinem Uropa darüber zu sprechen. Und als ich ihm das erzählt hatte, wofür das ist und warum ich mit ihm sprechen möchte, hat er auch eingewilligt. Und dann sehr zögerlich zu Anfang auch angefangen zu erzählen. Ja. Und da gab es vor allem ein Erlebnis, was ihn wohl sehr traumatisiert hat damals. Und zwar dahingehend, dass es einen Bombenangriff gab, während er auf der Arbeit war und er dann evakuiert werden musste, in einen Bunker rein musste mit ganz vielen anderen Menschen. Dieser Bunker aber verschüttet wurde durch Trümmerteile, also der Eingang des Bunkers. Und er konnte erst 12 Stunden später dann wieder daraus befreit werden. Wusste in der Zeit natürlich nicht, wie geht's den Eltern, der Schwester, der Familie. Und das hat ihn sehr, sehr mitgenommen, und auch als er mir das erzählt hat, wusste ich oder habe ich gemerkt, das bedrückt ihn sehr. Und in der Folge dieses Gesprächs, als das dann zu Ende war, hat mein Urgroßvater in der Nacht einen Herzanfall erlitten und ist daran dann im Krankenhaus oder an den Folgen daran dann im Krankenhaus 2 Tage später verstorben. Jetzt verstehe ich deine Sorge und deinen Gedankengang. Das, weil du ihn eventuell darauf angesprochen hast, hat er sich aufgeregt, sind vielleicht Wunden aufgebrochen, die lange verheilt waren. Ja. Und dadurch ist vielleicht der Herzinfarkt entstanden, so denkst du eventuell. Ja, das ist das, worum ich mir im Prinzip immer wieder mal auch Sorgen mache, weil... Du hast sicher darüber mit deiner Familie auch gesprochen. Wie sieht deine Familie das? Also meine Eltern und auch mein Opa haben immer gesagt, dass ich mir deswegen um Gottes Willen keine Vorwürfe machen soll, weil mein Opa war ja nun auch 92 Jahre alt und das ist ja nun ein Alter, was weiß Gott nicht jeder Mensch erreicht. Meine Urgroßmutter, die ist vor einem Jahr verstorben, die hat aber mal sowas in der Art auch durchblicken lassen vor der Beerdigung, also nicht direkt davor, aber im Vorfeld der Beerdigung, mir gegenüber von wegen, hätte der Opa doch bloß nicht vom Krieg erzählt, das hat den so mitgenommen, das hat den so aufgewühlt. Und das habe ich immer im Ohr, wenn ich an meinen Urgroßvater denke. Man kann diesen Gedanken denken. Ich, so wie du mir das jetzt schilderst, glaube ich, sollte man aber auch eine andere Sichtweise überlegen. Dein Urgroßvater ist ja alt geworden, wie du es schon gerade gesagt hast. Es kann wirklich ein trauriger Zufall, eine traurige Verkettung letztendlich sein, die dann zum Tode deines Urgroßvaters geführt hat. Ich glaube ja, dass diese Menschen, das weiß ich aus meiner eigenen Familie, dass die so viel über die Geschehnisse im Zweiten Weltkrieg nachgedacht haben, tausendmal. Vor allen Dingen, wenn sie sehr alt geworden sind. Ich habe übrigens die Erfahrung gemacht in meiner Familie, dass je älter die Leute wurden, desto eher wollten sie auch sprechen. Ich hatte Tanten und Onkel, die Jahrzehnte nicht darüber gesprochen haben, aber dann haben sie gesprochen, als sie alt waren. Ich glaube, dass das eher dann vielleicht sogar eine Erleichterung ist, wenn sie es dann endlich aussprechen können, als dass es verbunden ist mit einer neuen Panik oder einer neuen Aufregung. Ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass du dir diese Vorwürfe nicht machen musst. Im Übrigen hätte dein Opa, er war ja bei klarem Verstand, so habe ich das gerade, hätte er auch sagen können, Junge, da möchte ich nicht drüber sprechen, versteh das bitte. Ja, nur es ist halt schwierig, weil ich kann ihn ja nicht mehr fragen. Nein, natürlich. Und ich weiß auch nicht, ob es jetzt daran gelegen hat, dass ihm dieses Erlebnis wieder, du wirst letztendlich, dieses Gespräch wieder so aufgewühlt hat. Denn letztendlich wirst du mit einer gewissen Ungewissheit durch dein Leben gehen müssen, weil wir können ihn nicht mehr fragen. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass das der Auslöser für seinen Tod ist. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass es eine unglückliche Verzahnung war, das Ganze. Wie war es denn eigentlich, während du mit ihm gesprochen hast, wie schien er denn da? Also zu Anfang war er sehr zögerlich. Und das Gespräch dauerte so ungefähr eine Dreiviertelstunde. Hinten raus immer besser. Also gerade so Alltagsszenen aus dem Kriegsalltag, die gingen. Nur das, was dann, dieses eine Erlebnis, was ihn so traumatisiert hat, wo diese Isolation mit ganz vielen anderen Menschen in dem Bunker beschrieben hat, da habe ich gemerkt, das hat ihn dann sehr bedrückt. Und weißt du, da habe ich dann auch direkt nach dem Gespräch, als ich noch nicht wusste, wie es dann letztendlich mit meinem Opa ausgeht, schon gedacht, da könnte ich jetzt eventuell was getan haben, was ich nicht wollte. Weißt du denn das? Und selbst nehmen wir mal den schlimmen Fall an. Das ist wirklich so. Du hast es ja nicht in böser Absicht gemacht. Du hast es ja sogar in einer sehr guten Absicht gemacht. Du wolltest was erfahren aus dieser Zeit von einem Zeitzeugen. Das ist ja auch alles sehr richtig und sehr gut. Wenn das dann so eine Folge hat, das kann man ja gar nicht abschätzen vorher. Das wäre ja übermenschlich, das abzuschätzen. Weißt du eigentlich, ob dein Opa wirklich mit überhaupt niemandem früher mal über die Geschehnisse gesprochen hat? Ja, also sein Sohn, also mein Opa, hat gesagt, als er in meinem Alter war, konnte mein Urgroßvater nicht darüber sprechen. Das hast du gerade schon angedeutet, aber gab es vielleicht, hat er mit seiner Frau mal darüber gesprochen oder mit jemand anderem? Ja, das ist in der Familie nie wirklich thematisiert worden. Ich denke, da die beiden sich ja auch in der Zeit kennengelernt haben, also meine Uroma und mein Uropa, dass da schon auch vielleicht später dann Gespräche geführt worden sind zwischen den beiden, aber so mit dem Rest der Familie kann ich mit Sicherheit sagen, dass er nicht. Es bleibt eine gewisse Unsicherheit, aber ich finde, dass du in dein Leben nicht mit einem Schuldgefühl gehen darfst, Dennis. Da bin ich ganz, ganz tief von überzeugt. Ich würde das gar nicht so ausdrücken, wenn ich es nicht so empfinden würde. Nee, klar. Nur ich gehe jetzt nicht irgendwie bedrückt durchs Leben und mache mir alle 5 Minuten Gedanken darüber, oh mein Gott, ich bin schuld am Tod meines Urgroßvaters. Es sind nur gerade dann so Momente wie an Weihnachten zum Beispiel, klar, wenn Familienfotos oder so hervorgeholt werden, dass ich dann halt... Du wirst auch, ich glaube, das wirst du auch dein Leben lang behalten, diesen Gedanken. Aber ich finde, damit lässt es sich leben, weil er nicht verbunden ist mit einer Schuld, sondern vielleicht mit einem, einfach nur mit einer Möglichkeit, einer Eventualität. Mach mal deinen Frieden damit. Ja, das versuche ich auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, das Schwierige ist nur, ich habe keine Gewissheit. Ich könnte wahrscheinlich damit leben, wenn ich wüsste, es wäre so. Die gibt oder es nicht. Wenn ich wüsste, es wäre definitiv nicht so, aber da habe ich ja, wie gesagt, das kann ich ja nie rausfinden, genau, im Prinzip. Lieber Dennis, in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Ja, dir auch. Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Nummer. Und hier ist Sabine. Sabine ist 45. Guten Morgen, Sabine. Hallo, guten Morgen. Hallo, Sabine. Hi. Weswegen rufst du an? Ich glaube, es ist ein Thema, was ganz, ganz viele Leute betrifft, also zumindest vielleicht in meinem Alter. Und zwar geht es um die Pflege von Angehörigen. Und ich pflege meine Großmutter. Mütter, beide? Nee, nur eine. Gott sei Dank nur eine. Ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen. Meine Oma ist mittlerweile 95 Jahre alt. Sie ist entsprechend gut, dem Alter entsprechend gut drauf, sage ich mal. Aber sie ist natürlich total dement. So, mein Problem ist... Wo lebt sie? 500 Meter, also sie lebt noch in ihrer eigenen Wohnung. Das funktioniert? Mehr schlecht als recht, ja, ehrlicherweise. Das Problem ist halt einfach, worauf ich hinweisen möchte, ist, dass jeder eigentlich aus der Familie ein Stück weit dazu beitragen sollte, dass das Leben für diese Person, naja, lebenswert ist. Hast du denn das Gefühl, dass alles bei dir hängen bleibt? Ja. Wie viele Leute gibt es da noch in der Familie? Die? Meine Oma hat eigentlich insgesamt 5 Kinder. Oh. Eins ist mittlerweile verstorben. Das heißt, es bleiben also 4. Und eine ganze Enkelschar wahrscheinlich. Ja. Von den anderen Kindern, die Kinder. Ja, das ist korrekt. Aber der Familienzusammenhalt war halt schlussendlich irgendwann niemals so eng wie zu mir, weil ich, also nicht ein Stück weit, sondern ich bin bei meiner Großmutter bzw. bei meinen Großeltern aufgewachsen. Wie kam das eigentlich, dass du dort aufgewachsen bist? Ja, meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich ungefähr 3 Jahre alt. Und meine leibliche Mutter hat auf ihr eigenes Sorgerecht verzichtet und ist halt ausgewandert. Ich habe auch, seit ich 3 Jahre alt bin, keinen Kontakt mehr zu ihr. Ist deine Mutter die Tochter von der Oma? Nein, das ist die die Mutter meines Vaters. Okay. Und wie gesagt, meine leibliche Mutter ist dann halt ausgewandert, zu der habe ich auch keinen Kontakt mehr. Und insofern war die Oma eine ganz wichtige Person für dich. Absolut. Das ist deine Mama und Oma in einer Person. So kann man sagen. Definitiv, ja. Und mein Papa konnte sich, der war ja halt damals auch sehr, sehr jung, konnte sich auch nicht so ein Stück weit wirklich richtig um mich kümmern als ja, als Mann in der damaligen Zeit war es ja auch nicht so einfach. Mhm. Und meine Oma und mein Opa haben damals gesagt, nee, also ehe die Kleine jetzt irgendwie ins Heim geht oder sonst irgendwie was, wir nehmen die auf. Die waren also damals noch im fitten Alter von ungefähr 50, haben gesagt, nö, das machen wir. Und haben dich gut großgezogen. Absolut. Ja. Also es war, so, ich hatte wirklich alles. Alles, was ich wollte, habe ich bekommen. Ja. Ich wurde also nach alten Regeln auch aufgezogen und das hat wirklich überhaupt keinen Schaden angenommen. Mhm. So, jetzt bist du die einzige Person in der großen Familie, die sich regelmäßig um die Oma kümmert. Ich möchte jetzt die anderen auch nicht schlecht reden. Also es ist so, dass ich jeden Tag nach meinem Vollzeitjob, ich arbeite also in einem Büro und so ein, ja, 9 to 17 Uhr Job, dann gehe ich halt einkaufen, dann fahre ich zu meiner Oma frische Lebensmittel einkaufen. Also ich bin keinen Abend vor circa 19 Uhr zu Hause. Mhm. Das heißt also, ich fahre halt bei ihr vorbei, mache ihr Abendbrot, sie bekommt von mir die Tabletten und mache ein bisschen sauber und so. Kann sie sich denn selbst anziehen, waschen, allein ins Bett gehen? Ja, ich habe das eine Zeit lang versucht, sie auch zu waschen. Alleine, also einmal in der Woche, es war halt meist samstags, weil in der Woche ist es auch ein bisschen schwierig, dann ist man vielleicht auch ein Stück weit genervt von Job und ich wollte meine Oma niemals um 18, 19 Uhr noch in die Badewanne jagen, um zu sagen, wir müssen heute in die Wanne gehen, das wollte ich also nicht. Mhm. Also hat sie so ein Stück weit auf samstags verlagert. Sie ist aber auch nicht jeden Tag gut drauf, geschuldet der Krankheit halt und ich natürlich auch nicht. Man will vielleicht auch ein Stück weit sein eigenes Leben leben. Aber sie kann zum Beispiel alleine zur Toilette gehen, das geht. Auch mehr schlecht als recht. Also sie möchte ihre Windeln, zieht sie halt auch nicht gerne an, auch wenn die da sind. Es ist, aber Windeln muss sie schon tragen. Ja, es wäre besser. Das heißt, du musst, wenn du abends dann kommst, machst du ihr nicht nur Essen und legst die Tabletten hin, sondern musst auch die Windeln wechseln, oder wie? Ja, natürlich. Also du wechselst die Windeln, du machst das Badezimmer sauber, wenn sie halt die Windeln nicht angezogen hat oder über den Tag über gewechselt oder ausgezogen hat halt. Ne? Es passieren dann so Überraschungseffekte wie, jetzt habe ich mal gar nichts an und war zwar auf Toilette, konnte aber nicht halten und hatte aber keine Lust mehr auf Toilette zu sitzen und setze mich einfach mal auf die Couch, eine Stoffcouch. Mhm. Klar, das kann alles passieren, aber wie ist das denn, nicht absichtlich. Das ist klar. Wie ist das denn dann mit dem Zu-Bett-Gehen? Kann sie das alleine? Oder macht sie das, während du dann noch da bist? Ja, das haben wir auch ein Stück weit probiert. Also wie gesagt, ich bin immer so später Nachmittag da. Das funktioniert aber nicht, weil es einfach zu früh ist. Mhm. Also ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, dass sie ein Stück weit entweder auf ihrer Couch, auf ihrem Sofa einschläft oder auch wirklich noch diesen Gedanken hat, ich ziehe mich jetzt um oder aus und gehe ins Bett. Also du weißt nie, wenn du deine Oma verlässt, weißt du nie, wann sie zum Schlafen kommt? Nein. Und sie weiß auch gar nicht, was für eine Tageszeit ist. Also ich war vorhin da war es 18:30 und sie sagt zu mir, ja, jetzt ist aber 6:30 morgens. Ich so, nee, Oma, wir haben jetzt abends. Wir trinken jetzt auch keinen Kaffee mehr, wir essen jetzt Abendbrot. Aber Sabine, Tabletten. Wenn der Zustand schon so schlimm ist, machst du dir keine Sorgen um deine Oma? Doch. Jeden Tag. Würde ich mir sehr machen. Ja, eigentlich braucht sie ja eine fast rund um die Uhr Betreuung. Richtig, genau so ist es. Das Problem ist nur, ich habe mit der Pflegekasse gesprochen, mit Ärzten und alle sagen zu mir, wenn sie jetzt diese alte Dame in ein Wohnheim bringen, dauert es noch 3, 4, 6 Wochen, vielleicht auch 2, 3 Monate. Und dann wird sie das vom Gehirn halt von, sie wird das nicht mehr verarbeiten können. Gut, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man Pflegekräfte nach Hause holt, dass sie zumindest Teilzeit gepflegt wird und betreut wird. Ja, ja, also sie bekommt, jeden Tag morgens kommt der Pflegedienst und gibt ihr ihre Medikation, das bekommt sie schon jeden Morgen. Sie bekommt auch mittags ihr Mittagessen geliefert, damit sie etwas Warmes hat. Ne? Mhm. Weil das habe ich eine Zeit lang auch versucht, hat aber nicht funktioniert, weil ein Vollzeitjob ist schwer. Gut, aber das wird nur geliefert und dann sind die wieder weg. Richtig, so. Ja. Was kann man jetzt machen? In ein Heim sie zu stecken, bedeutet der schnelle Tod für sie. Richtig. Letztendlich. Richtig, ja. Sie ist in ihren vier Wänden, da fühlt sie sich wohl, da kennt sie sich aus. Naja, mehr oder weniger. Also es ist immer in der letzten Zeit öfters der Fall, dass sie dann sagt, nicht öfter, sondern eigentlich jeden Tag, wo bin ich ja eigentlich, ist das meine Wohnung, wo wohnst du, und leg dich doch schon mal ins Bett, ich komme gleich. Also sie denkt dann wirklich, weil ich ja auch bei ihr aufgewachsen bin, dass wir noch in einer Wohnung leben, ne? So, jetzt könnte man ja sagen, da sind fünf Kinder, sie hat fünf Kinder und du bist da. Wenn man da einen guten Plan machen würde, wäre die alte Dame ziemlich gut versorgt rund um die Uhr. Fast. Ja, jetzt muss man aber dabei sagen, es ist ja auch eine ganz andere Generation. Ich sag mal, meine eine Tante ist über 70, die hat auch einen Mann, dem geht's nicht so gut, und die andere ist selbstständig. Und das ist also alles nicht so einfach. Okay. Und wie gesagt, ich wohne ein paar hundert Meter entfernt. Ich mache das ein Stück weit sehr, sehr gerne. Könntest du sie zu dir nehmen? Habe ich auch überlegt, ja. Und ich glaube, wenn der nächste Schritt ist ja, dass sie noch mehr ein Stück weit abdriftet und den einen oder anderen vielleicht nicht mehr erkennt oder nicht mehr weiß, wie sie heißt oder so, dann muss man sich das überlegen. Aber heißt natürlich auch, ich kann ja nicht mehr Vollzeit arbeiten. Und Vollzeit arbeiten heißt für mich, ich habe einen Job, also im Büro, der ist jetzt auch nicht so unanstrengend, sag ich mal. Verstehe. Also hast du dich denn mal mit fachkundigen Leuten beraten, was man tun könnte? Ja, alles versucht, und natürlich schlussendlich ist, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder man versucht, meine Oma jetzt noch irgendwie in ein Wohnheim zu bringen, wo ich persönlich und auch der Arzt meiner Oma sagt, das wird dann nicht mehr lange dauern, bis sie dann wirklich wie du es gerade gesagt hast, sterben ja. wird. Ne? Und die andere? Die andere Variante ist, natürlich, ich könnte sie hier aufnehmen. Da muss ich aber meinen Job aufnehmen, und jeder hat auch finanzielle Varianten. Also ich kann meinen Job einfach nicht so aufnehmen. Okay, aber irgendeine Lösung muss ja her. Der Zustand wird nicht besser, sondern er wird schwieriger. Wenn ich mir vorstelle, ich kann es nicht verantworten, zum Beispiel in Urlaub zu fahren. Ein Wochenende rauszugehen. Ich bin jeden Tag zwischen 18 und 20 Uhr bin ich bei meiner Oma. Egal, ob 35 Grad draußen sind oder 20 Grad minus. Aber ich finde den Zustand sowieso heikel. Auch wenn du wenn du sie nur 2-3 Stunden, geschweige denn die ganze Nacht allein lässt, was sie da alles anstellen könnte. Ja. Und sie stellt unfassbare Dinge an. So, deswegen finde ich, muss da sehr schnell bald was geschehen. Ich glaube, es ist jetzt im Moment so auf Messerschneide. Im Moment passiert nichts Schlimmes. Was würdest du denn fordern oder verlangen, oder was wünschst du dir denn? Also das ist ganz schlimm, sowas zu sagen, aber ich glaube, das Beste wäre, auf kurz oder lang wäre, wenn ich irgendwann dann nachmittags oder abends hinkommen würde und sie eingeschlafen wäre. Das Allerschlimmste, was ihr passieren könnte, wäre, in einem Hospiz zu landen oder in einem Wohnheim oder so, weil dann wäre die Zeit einfach endlich. Du nimmst die anderen ganz raus, ne? Die Kinder von ihr. Ja, also sie machen von ihren, Anteil, das hört sich so an, als ob ich hier der Bestimmer wäre. Also sie bemühen sich von. Sprich, die eine Tante macht die Wäsche, mein Papa ist also dafür da, an bestimmten Tagen den Arzt abzuholen, beziehungsweise da zu sein. Also ja, jeder hat so seine Aufgabe. Okay, verstehe. Schlussendlich ist es aber so, ich bin jeden Tag da. Sabine, wir werden jetzt hier im Rahmen dieses Gesprächs das nicht lösen können. Nee. Ich kann nur aus meiner laienhaften Überzeugung sagen, dass da muss was passieren. Und ich möchte dich gerne noch etwas beraten lassen von meiner Psychologin. Ja, gerne. Ich glaube, dass du vielleicht da noch so ein paar Wegweiser kriegen könntest von ihr. Machen wir es so? Ja, gerne. Gut. Ja, klar, gerne. Liebe Sabine, ich wünsche dir und auch deiner Oma alles Gute. Ja, und die ist ganz, ganz süß und ganz, ganz lieb. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Ja, gerne. Tschüss, ciao. Danke, tschüss. Hier ist als nächstes der Daniel, der ist 23. Guten Morgen, Daniel. Hi, morgen. Hallo, Daniel. Schön, dich zu hören. Dankeschön. Weswegen rufst du an? Ja, ich bin seit meinem 17. Lebensjahr Escort. Ja. Und das erklärst mal den Leuten. Ja, ich treffe mich halt mit Männern, hab mit denen im Gegenzug halt Sex, ne? Krieg dafür Geld. Also, man kann sagen, du bist eine, ich meine es nicht böse, aber du bist eine männliche Prostituierte. Ja, sagt man meistens so, aber ich stehe zumindest nicht am Straßenrand. Also. Ich verstehe, ja, klar. Du triffst dich mit denen, geht auch mal vielleicht aus oder essen und geht dann in ein Hotel oder wie läuft das? Richtig, genau. Also treffen wir uns meistens in Hotels oder bei denen zu Hause. Das Schlimmste, was ich bis jetzt mitbekommen habe, das war in Düsseldorf. Im Hyatt Hotel war das. Da war ein Scheich. Da haben wir uns getroffen, er hatte Sex mit mir und hat mich halt nicht bezahlt. Der nicht Scheich? Wirklich. Der Scheich? Richtig, genau. Mhm. Das war jemand aus Dubai. Mhm. Der hat mir 150 Euro gegeben, obwohl 250 ausgemacht waren. Mhm. Und ja, wusste ich auch erstmal nicht, was ich machen sollte. Wie überhaupt in solchen Situationen, wenn die Männer irgendwie falsch bezahlen, nicht richtig bezahlen, was ist denn so bei euch üblich, bei euch Jungs? Was macht ihr dann? Ja, weiß man selber nicht, ne? Polizei ist ja eigentlich illegal, was man macht. Und wird das Geld, wie ist das denn? Wird das vorher bezahlt oder nachher bezahlt? Bei Erstkunden eigentlich im Voraus, ansonsten nachher. Wenn du es im Voraus verlangst, dann ist ja die Sache klar. Ja, das eigentlich schon. Aber die meisten zahlen halt, also wie in dem Fall war es auch erst im Nachhinein. Er hat mir dann Geld in die Hand gedrückt und waren wirklich 100 Euro zu wenig. Mhm. Dann hatte ich da auch nochmal geklopft und da habe ich auch nochmal, weiß ich nicht, 20, 30 Euro hat er nochmal gegeben. Aber ich war richtig angepisst. Es war einfach richtig kacke. Wobei man klischeehaft ja denkt, dass die im Geld schwimmen und dass dem das ziemlich wurscht sein kann, ein Hunderter mehr oder weniger. War auch so. Also eigentlich war es auch so, dass er mich über 3 Stunden hatte da. Und wir hatten auch was zusammen gegessen und Geld lag auch überall da rum. Aber ich habe es auch nicht verstanden, wieso er nicht komplett bezahlt hat, wie es ausgemacht war. Kann man sagen, dass das einfach dann ein Berufsrisiko für dich, für euch ist? So auf Situation jeden Fall. Auf jeden Fall. Du hast gerade gesagt, du hast mit 17 hast du angefangen. Wie kam das? Das kam, dass ich mich bei der Internetseite Planet Romeo angemeldet habe. Als ganz normale User. Und da hat ganz normale Anfragen und zwischendurch kam dann halt ein älterer, der meinte so, ja, für 30 Euro möchte ich mir gerne einblasen lassen. Das ist ja nicht los. Ich so, ja, okay. Also 30 Euro als 17-Jähriger ist jede Menge Geld und ja, habe ich mich getroffen, habe mich blasen lassen von ihm. 30 Euro bekommen, war zufrieden und ich fand es nicht schlimm. Es war. Fandst du es nicht unangenehm, nicht eklig? Überhaupt nicht. War ein Geschäft. Ja, zum Höhepunkt gekommen und dafür noch Geld bekommen. Ja, und dann habe ich das halt weiterhin gemacht. Ja, und bis jetzt immer noch. Das ist deine Haupttätigkeit? Nee, ich mache nur eine Ausbildung. Ach so. Nebenbei. Nebenbei machst du nur eine Ausbildung. Richtig. Man könnte auch sagen, ich mache eine Ausbildung und nebenbei bin ich Escort, aber die Gewichtung ist bei dir so. Ja, also ich will auf jeden Fall ein normales Leben haben, will halt standhaft sein und deswegen mache ich eine Ausbildung, will auch unabhängig davon sein, von dem Job. Ja, was lernst du? Was ist das für eine Ausbildung? Einzelhandelskaufmann. Und lebst du bei deinen Eltern noch? Nein. Seitdem ich 17 bin, nicht mehr. Wer weiß von deinem Doppelleben? Ich habe meiner Mutter Bescheid gesagt, meinem Vater auch, war nicht leicht. Die sind doch wahrscheinlich aus allen Wolken gefallen, oder? Ja, also als erstes, wo ich mich schon geoutet habe, dass ich schwul bin, auf jeden Fall. Und als nächstes, dass ich Escort mache, auch. Gut, das ist ja dann noch ein ganz nächster großer Schritt oder ein ganz anderer Schritt. Richtig, ja. Haben Sie nicht versucht, dich davon fernzuhalten? Also meine Mutter hat zumindest gesagt, dass ich aufpassen soll und dass ich alt genug bin. Und Wie war denn früher dein Verhältnis zu deinen Eltern? Ja, relativ schwierig. Also mein Vater war mit 6 Jahren weg und bin halt bei Mutti aufgewachsen. Mhm. Und hast du heute Kontakt zu deinen Eltern? Immer noch, ja. Fragen die dich nach dieser Tätigkeit oft? Ja, haben die noch. Ich habe auch Pornos gedreht mit 18. Mhm. Habe ich angefangen und ja, meine Eltern wissen beide davon. Und das war auch für die okay, mehr oder weniger? Mehr oder weniger, ja. Hast du kann man so sagen. Hast du noch Geschwister? Nein, nee. Einzelkind. So, die wissen das. Wer weiß es noch in deinem Umfeld? Oh, relativ viele, ein paar aus der Klasse. Aus der Berufsschulklasse oder was? Richtig. Echt, die wissen das? Nicht alle, aber ein paar. Das spricht sich doch dann wahrscheinlich sehr schnell rum. Wenn es ein paar wissen, wissen es alle bald. Ja, also ich habe es eigentlich den besten Freunden gesagt und die erzählen das nicht weiter. Naja. Hoffe ich zumindest. Ja. Wie haben die darauf reagiert? Ja, also erstmal geschockt. Fanden das aber gut, dass ich mich geoutet habe und ja, dass ich was gemacht habe. Also ich bin auf jeden Fall nicht normal. Was bist du, nicht? Wie bitte? Ich habe nicht verstanden, du bist nicht normal, oder was? Ja, ist auf jeden Fall nicht normal. Es ist nicht normal, finden die, ja, klar, natürlich, ja, ja. Also, Du sagst, du bist schwul. Gab es denn in der letzten Zeit, in den letzten Jahren auch mal eine Liebe? Hast du eine Beziehung zum Typ gehabt? Ich war 3 Jahre mit jemandem zusammen, der extra von Bielefeld nach Ingelheim gezogen ist. Das ist bei Mainz. Mhm. Da wohnst du, oder was? Da hatte ich gewohnt und bin jetzt wieder nach Dortmund gezogen, weil ich hier geboren bin. Und während dieser Zeit hast du ja auch schon als Escort gearbeitet. Richtig, und mein Freund hat das mitgemacht. Der hat's mitgemacht? Also, was heißt mitgemacht? Also, er hat's nicht wirklich mitgemacht oder hat er wirklich real mitgemacht? Der hatte real mitgemacht und hatte auch im Porno mitgespielt. Ach so. Ja, und danach hatte ich jetzt hier nochmal eine Beziehung, die über ein halbes Jahr ging. Aber momentan bin ich Single. Wie viele Männer bedienst du denn so in der Woche? Total unterschiedlich. Also manchmal, also das Maximale ist 3 pro Tag. Ja, das ist schon ganz schön viel, ne? Das ist schon relativ viel, ja. Ansonsten kann auch mal sein, dass ich einen Tag gar nichts mache. Das heißt aber auch im Klartext, dass du eigentlich ziemlich viel Kohle verdienst. Richtig. Was machst du mit dem Geld? Für Klamotten ausgeben, Wohnung, alles Mögliche. Also du verprasst das Geld? Richtig. Ja, also ansparen nicht wirklich. Wäre ja nicht schlecht, wenn du es ein bisschen ansparen würdest für die Zeit, wo du es nicht mehr machst. Ja, haben mir viele geraten. Naja, ist auch vernünftig. Wie lange planst du das denn noch zu machen? Also ich mache jetzt noch meine Ausbildung und danach wollte ich noch was anderes erlernen, Betriebswirt. Und ja, ich wollte eigentlich jetzt in nächster Zeit aufhören. Ich höre immer von den Mädels in erster Linie, wie schwierig es ist, auszusteigen. Vor allen Dingen, wenn man sich auch an das etwas luxuriöse Leben und an das einfache, in Anführungszeichen, einfache Geldverdienen gewöhnt hat. Gehört schon eine Portion Selbstbewusstsein und Selbstdisziplin dazu, zu sagen, es reicht's. Schaffst du das? Also wenn ich später mit einem normalen Job ungefähr genauso viel verdiene, dann ja, auf jeden Fall. Jetzt momentan kann ich das noch nicht so sagen. Also in der Ausbildung ist selber wirklich zu wenig. Was sind das für Leute, die dich buchen? Total unterschiedlich. Ich hatte schon Piloten von Lufthansa. Ich hatte Geschäftsmänner, ich hätte auch ganz einfache Leute. Mhm. Und vom Altersspektrum? Auch, da kann man gar nicht sagen. Also es ist wirklich, der Jüngste, der war 22, der mich mal gebucht hatte. Der gibt Geld aus dafür? Richtig. Mhm. Ich hab's auch nicht verstanden. Der hätte es auch umsonst haben können irgendwo. Schnell. Dachte ich mir auch, ja. Mhm. Ansonsten, Altersgrenze bis 60 oder sowas? Ja. Was war bisher das Abartigste, was jemand von dir verlangt hat? Das Abartigste? Oder was dir... Ja, erzähl. Soll ich das im Radio erzählen? Weiß ich nicht. Deute erstmal an, wir müssen es ja nicht so ausführlich machen. Okay, ja, KV. Also, Kacke. Damit, genau. Solltest du das bei ihm machen? Ich sollte ihn ankacken, ja. Hast du es gemacht? Nein. Da ist deine Grenze. Also das ist auf jeden Fall meine Grenze. Ja. Wie ist das Thema Schutz und Kondome? Auf jeden Fall präsent. Ich würde es niemals ohne Kondome machen, weil mir das einfach wichtig ist, dass ich nicht krank werde. Gibt's Typen, die sagen, komm Junge, hier ist noch ein 50er mehr, mach's ohne? Nicht nur für einen 50er, die sagen auch manchmal wesentlich mehr, dass sie draufzahlen ohne Kondom, aber das würde ich einfach nicht machen. Das ist mir wichtig, dass ich nicht krank bin. Gelingt es dir denn immer wieder, wenn du jetzt drei Typen an einem Tag hast zum Beispiel, gelingt es dir immer wieder so von der Potenz auch eine Erektion zu kriegen? Ja, also auf jeden Fall. Ich bin das gewohnt und klappt auch bis jetzt ganz gut. Was glaubst du von deiner Einschätzung, deiner eigenen Person, was macht das mit deiner privaten Sexualität? Also ich habe das besonders in der Beziehung gemerkt, dass mir das einfach keinen Spaß mehr macht. Mhm. Normaler Sex, das ist für mich wie einfach durchgespielt. Mhm. Das heißt, im Privaten verspürst du gar keine Sehnsucht, mit jemandem zu schlafen? Ja, es schränkt mich auf jeden Fall ein und hat mir auch so ein bisschen die Lust verdorben. Mhm. Das ist genau das, was ich meine, Daniel. Ich will jetzt hier nicht die Moralkeule rausholen, aber dass sehr viele Leute, die diesen Job machen, sich selbst sehr schaden damit über einen gewissen Zeitraum. Und da musst du sehr aufpassen, dass du dich nicht kaputt machst damit. Das ist kein Geld der Welt wert. Ich finde super, dass du deine Ausbildung machst. Das ist ja auch nicht unbedingt üblich. Du kennst es wahrscheinlich auch bei deinen Kollegen. Und wenn du noch studieren willst, umso besser. Aber hab ein Auge auf dein eigenes Leben, auf deine Psyche, auf deine Seele, auf dein Herz. Wenn es bedeutet, dass du irgendwann nicht mehr liebesfähig bist und dich gar nicht mehr auf einen Menschen einlassen kannst, mit dem keine Sexualität mehr teilst, dann ist das alles Dreck, was du da machst. Ja, ich werde das auch nochmal irgendwie überdenken, jetzt nach der Ausbildung und bin auch bald fertig jetzt im November. Mhm. Dass sich das auf jeden Fall bessert. Ja, oder ich wünsche dir einen guten und hoffentlich dann auch einen baldigen Ausstieg, Daniel. Ich danke dir. Alles Gute wünsche ich dir. Dir auch. Bis Dankeschön. Dann. Tschüss, ciao. Tschüss. 1.37 Uhr und hier ist der Florian. Florian ist 25. Guten Morgen, Florian. Einen wunderschönen guten Abend, Domian. Ja, einen wunderschönen, Florian. Ja. Auch zurück, um was geht's? Ja, und zwar hatte ich am 30.06.2007, also ich bin jetzt 25 Jahre alt, am 30.06.2007 war ich 4 Wochen nach meinem 16. Geburtstag, bin ich zu so ein paar Mädels gefahren, die ich so kennengelernt habe, so 3 Stück, bin ich mit dem Fahrrad hingefahren, war eine längere Strecke, bin noch mit einer zusammengekommen und dann hatte ich einen Rückweg. Ich bin rückwärts zurückgefahren mit dem Fahrrad. Du hattest eine was? Eine Rücksicht? Mit dem Fahrrad einen Rückweg. Also Rückweg. Auf dem Rückweg mit dem Fahrrad. Mhm. Genau. Kurz vom Heimatort klingelte noch mein Handy. Ich bin noch rangegangen, dann war mein Vater dran, wo ich dann bleiben würde. Da habe ich gesagt, ja, ich bin sofort da und so. Ja gut, haben sie aufgelegt und dann bin ich ein paar Meter wohl weitergefahren. Und dann habe ich eine Straße überquert. Und dann hat mich ein Auto, also ich war auf dem Fahrrad, ohne Helm, ohne alles, und dann hat mich ein Auto getroffen und ich bin dann so circa roundabout 70 Meter weit geflogen, im Kopf war schwer aufgekommen. Mhm. Der Autofahrer war halt viel zu schnell. Mhm. Die Folge war schwerstes Hirntrauma, 3. Grades. Mhm. Ich bin dann halt in einer Klinik in meiner Umgebung gekommen. Mhm. Dort war ich insgesamt 4 Wochen, davon ungefähr 3 Wochen im künstlichen Koma. Ja. Also künstlich beatmet, ernährt und so. Ja. Schädel-Hirntrauma, was war sonst noch verletzt am Körper? Ja, das ist es gerade. Sonst fast nichts. Also meine Schultern, die waren ein bisschen aufgeprellt. Mhm. Ich habe noch eine Narbe am linken Arm, am rechten Arm sieht man das fast gar nicht, aber ansonsten hatte ich nichts. Ich bin halt nur mit dem Kopf ganz schwer aufgekommen. Mhm. Und das ist halt... Bist du ganz gesund geworden wieder? Nein. Nein. Nein, nein, auf keinen Fall. Ich habe eine Schwerbehinderung von 100 Grad, also 100 Prozent. Also mehr geht überhaupt nicht. Jetzt kommt ja das Frontale eben. Man sieht es mir nicht an. Erzähl mal, was ist das für eine Schwerbehinderung, wenn man sie dir nicht ansieht? Genau, das hat was mit dem Gedächtnis zu tun. Kurzzeit-Langzeit-Gedächtnisdefizite. Ich weiß nicht genau, was ich gestern gemacht habe, was ich letzte Woche gemacht habe, schon gar nicht. Und sonstiges, letztes Jahr oder so, kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Und das ist halt, das verschwindet halt immer mehr und immer mehr. Aber du kannst dich erinnern an diesen schweren Unfall? Nein. Auch nicht? Nein, daran kann ich mich auch überhaupt nicht erinnern. Das weiß ich alles nur von Erzählungen her, was man hinterher erzählt hat. Ach so, und das hast du dir dann aufgeschrieben und... Weil du gerade das genaue Datum sogar sagtest, 30.06.07. Ja, das Datum werde ich niemals vergessen. Ja, weil das hat er mir halt erzählt, das habe ich halt auch aufgeschrieben oder halt immer gemerkt. Mhm. Und genau. Wie schnell fuhr denn eigentlich damals das Auto? Du sagst, der war so schnell? Circa 100 km/h. Circa 100 Kilometer auf einer Landstraße. Genau, ist so eine Landstraße, da fährt dort auch niemand. Das ist so ein Bauerndorf. So ein abgelegenes Stück. Und definitiv war er schuld? Ja, das hat man später durch ein Gutachten festgestellt. Durch das erste Gutachten, was erst erstellt worden ist, da hieß es halt, ich wäre schuld gewesen. Dann hat mein Vater dafür gekämpft und gesagt, das kann nicht sein. Mein Sohn ist niemals so, wollte, ich weiß nicht genau, ob da von Selbstmord die Rede war oder ob das so fahrlässig war oder wie auch immer. Ich habe das Gutachten auch nie gesehen, das erste. Aber er hat dann dagegen angegangen, hat das dann aus seiner eigenen Tasche bezahlt, dass ein zweites Gutachten erstellt wird. Und daraus kam halt heraus, durch Planung und dass sie das nochmal nachgestellt haben und so, dass ich halt für den Unfall nichts konnte. Dass er schuldig ist. Hast du denn eine ordentliche Entschädigung wenigstens bekommen, finanziell? Ja, was heißt ordentlich? Ordentlich schon. Wenn ich jeden Betrag nennen würde, der würde sagen, oh, oder man würde halt schnell denken, oh, toll und so. Man muss aber bedenken, dass ich jetzt erst 25 Jahre alt bin, dass das ein Leben lang reichen muss. Ich werde höchst wohl wahrscheinlich nie wieder arbeiten können. Mhm. Magst du den Betrag nennen? Ungern. Es ist über 200.000. Okay, ich muss das auch nicht im Detail. Also es ist schon eine große Summe, aber die ist eben nicht groß, weil du dein ganzes Leben nicht arbeiten kannst. Das ist ja schon eine Begründung. Genau. Florian, jetzt erklär mir das doch nochmal genau. Du kannst ja nichts merken, was gestern, vorgestern oder vor ein paar Tagen war. Ja. Was bedeutet das so für dein Leben? Ja, das ist es ja gerade. Das heißt, ich wache jeden Tag auf und für mich ist ein neuer Tag. An Einzelheiten, so was ganz Besonderes ist, wenn ich ein besonderes Telefonat hatte oder einen besonderen Besuch hatte oder so, daran erinnere ich mich dann nochmal, was gestern war oder so, aber was jetzt letzte Woche war oder wann was war, das weiß ich überhaupt nicht mehr und was dann Monat her ist, weiß ich schon gar nicht mehr. Wusstest du damals, als du in der Klinik aufgewacht bist, wer du bist? Nein. Das ist schwer zu sagen, weil ich eben nicht, wie das im Film so dargestellt wird, aufgewacht bin und hurra, hier bin ich wieder, sondern ich habe ganz langsam meine Augen geöffnet und von da an sprach man schon vom Wachkoma. Ach so. Und ich lag ganz stramm halt da. Also ich habe halt Schwerin-Trauma, das heißt mein ganzes Gehirn oder halt vieles vom Gehirn war halt betroffen durch Quetschungen, durch Blutungen, durch Zerstörung. Mhm. Schmerzen hast du keine? Im Nachhinein jetzt? Ja, jetzt zum Beispiel. Ja, zum Teil beim Gehen zum Beispiel, weil ich habe jetzt eine Fußleberschwäche, weil ich dadurch eine spastische Lähmung habe und meine Sehnen, das wird alles vom Gehirn gesteuert und der Teil ist halt auch beschädigt. Das heißt, man sieht es dir doch ein bisschen an. Beim Gehen, beim Funkeln ein bisschen. Ja, ja. Genau, wenn man mit mir spricht, dann irgendwann, wenn ich so wie eben gerade, wenn ich kurz mal nachdenke oder kurz mal orientierungslos bin oder so, dass ich kurz dann nochmal nachdenken muss oder so. Jetzt muss ich mal fragen, so ganz konkret, du hast vor einer gewissen Zeit hier angerufen. Weißt du, mit wem du hier redest und wo du hier bist? Ja. Das schon? Ich weiß schon, wo ich bin. Mhm. Ich weiß auch, dass ich einen Text verfasst habe und so, was ich über den Text geschrieben habe, das weiß ich schon gar nicht mehr. was ich da genau reingeschrieben habe. Ich kenne ja meine Geschichte, aber was ich da jetzt genau reingeschrieben habe, weiß ich nicht mehr. Achso, du hast uns wahrscheinlich eine Mail geschrieben, ich weiß es nicht. Genau. Und die Mail, das hast du schon vergessen, was in der Mail drin stand. Genau. Aber wie ist denn das, wenn du jetzt morgens aufwachst, wie du gerade beschrieben hast, weißt du denn dann morgens, wer du bist? Wer ich bin, auf jeden Fall, ja, das natürlich. Schon. Also ja. Ja, das heißt natürlich, für mich ist das immer alles selbstverständlich. Also ich weiß am nächsten Morgen, wer ich bin und so. Ich weiß auch, wo ich bin. Ich lebe auch alleine, ohne Betreuung. Mhm. Das war ein harter Kampf für mich, weil ich das ja unbedingt wollte. Ich wollte unbedingt selbstständig sein. Ich weiß auch wer meine Eltern sind und so. Das habe ich aber alles im Nachhinein erst erfahren müssen und lernen müssen. Mhm. Was musst du denn immer wieder neu lernen, was du immer wieder vergisst? Was ich immer wieder vergesse, sind zum Beispiel Termine. Wenn ich einen bestimmten Termin habe, wenn mir jemand telefonisch, es gibt ganz viele Menschen, sei es Bank, sei es Ärzte, sei es sonst irgendwas, die telefonisch eben schnell sagen, komm mal eben nächste Woche Mittwoch um die und die Uhrzeit vorbei. Und dann sage ich immer, Moment, ich schreibe es jetzt auf oder am besten schicken Sie mir eine E-Mail, weil dann kann ich es immer wieder nachlesen, dann kann ich selber ablesen und einspeichern. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor, das Leben, wenn man sich so nicht eine Kleinigkeit mal merken kann. Ja, aber das ist genau der Punkt. Für dich oder für Außenstehende hört sich, oder auch generell, meine gesamte Behinderung, das hört sich immer so krass und schlimm an, aber ich selber, da ich meine Vergangenheit vergessen habe, ist es für mich das normale Leben. So. Also, ja, vielleicht ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Weil ja, genau. Ja. Genau, man findet sich damit halt ab. Natürlich weiß ich, oder was ich weiß, ich kann es ja noch auf Bildern sehen und das Urteil, was mir Leute gesagt haben, dass ich ein sehr Sportler war, dass ich viel gemacht habe, dass ich ein schneller Läufer war und so, all das geht jetzt nicht mehr, auch Schwimmen oder so geht nicht mehr. Mhm. Das ist natürlich ärgerlich im Nachhinein, aber andersrum weiß ich gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Ja, genau. Und von daher habe ich mir gesagt, so, ja. Das heißt, du bist eigentlich so mit dir ganz zufrieden mit deinem Leben? Ja, es gibt hin und wieder mal Höhen und Tiefen, aber ich muss sagen, ich habe mich jetzt zurechtgefunden und es ist immer die Frage nach dem Sinn, warum man ist und warum das so ist und so. Danach habe ich mir auch die Frage gestellt. Ich habe für mich persönlich eine Antwort gefunden und das hat mich sehr beruhigt und ja. Was ist deine Antwort? Ich habe vor meinem Unfall viel, viel Mist gemacht. Ich habe viele falsche Freunde gehabt. Mhm. Ich war zwar damals noch jung, aber habe ein bisschen was mit der Polizei zu tun gehabt, ein bisschen kleinkriminell und so. Freunde von mir fingen an mit Gras und so. Mhm. Da habe ich die Finger fangen lassen und gesagt, das will ich nicht, aber ich fange halt schon mit 12, 13 fing ich an mit Rauchen und mit Alkohol und alles drum und dran. Mhm. Ich war früher, also ganz früher, in der Grundschule. Nach der Grundschule hatte man gesagt, ich könnte aufs Gymnasium gehen, das wollten damals meine Eltern nicht. Ja. Dann gab es bei mir noch die Orientierungsstufe. Da fing es halt an, schlechter zu werden. Und dann kam ich in der Realschule und da fing es halt ganz an abzusacken. Und in der 9. Klasse... Aber das erinnerst du jetzt doch alles, was du mir erzählst? Nee, das war jetzt nur durch Erzählungen her. Deswegen kann ich das nur ganz so außenrum erzählen. Ich erinnere nochmal an die Frage, vielleicht hast du die vergessen. Du hast vorhin gesagt, dass du so den Sinn für dich beantworten kannst heute, warum du lebst, so habe ich es verstanden. Ja, genau. Genau, auf jeden Fall hatte ich dann falsche Freunde in der Schule und so kennengelernt und habe dann Mist gemacht und so. Und dadurch, dass ich einen Unfall gehabt habe, haben sich diese Leute nicht mehr gemeldet, zum Beispiel. Mhm. Ich habe auch eine schlimme Vergangenheit mit meiner leiblichen Mutter, zum Beispiel. Sag mir mal den Sinn. Ich bin ganz gespannt, was du mir als Lebenssinn nennst. Ach so, ja, dass ich das halt alles vergessen habe, dass ich mit den Leuten keinen Kontakt mehr habe, aber auch, dass ich diese schlimme Zeit halt vergessen habe. Ach so. Mit meiner leiblichen Mutter. Ach so, ja. Die Zeit vergessen habe und halt auch keinen Kontakt mehr zu den Leuten habe, sodass ich, weil viele sind jetzt mit Drogen ganz schlimm abgerutscht. Mhm. Und machen nichts mehr aus ihrem Leben oder sonstiges. Das heißt, Florian, dass so einen Job oder eine Ausbildung, so kannst du nicht machen? Nein. Nee, das hast du gerade auch schon gesagt bei dem Thema Geld. Genau, es wurde zwar versucht, aber ich versuche auf jeden Fall noch weiterhin irgendwie eine kleine Alltagsstelle zu bekommen. Und das ist halt verdammt schwer. Ich habe es hier und da mal geschafft in verschiedenen Branchen, aber... Ist schwierig. Wie ist es denn so mit dem Thema Liebe und sich verlieben? Ach, dumm, ja. Dazu muss ich sagen, ich war früher so ein Frauenheld, muss man so ein bisschen sagen. Als ich im Koma lag, war das Ganze, da gab es einen Vorraum, die konnten mich im Koma nicht sehen, aber so ein Vorraum, da war alles voll mit Mädchen. Also dann, mein Freund hat mir das erzählt, der ist da hingekommen, hat gefragt, wer die ist, sagte sie, ja, ich bin von Ex-Freundin und du, ihr auch seine Ex-Freundin und du, ihr auch seine Ex-Freundin. Da waren ganz viele Mädchen. So, ich meine, ich selber weiß nur von Fotos. Ja, und jetzt nach dem Unfall, ich soll vorm Unfall die Mädchen verarscht haben und jetzt ist es nach dem Unfall genau umgekehrt. Das heißt, ich wurde schon des Öfteren mal verarscht und verletzt und so. Jetzt bin ich aber mehrere Jahre solo, weil ich jetzt in dem Alter komme oder eigentlich schon seit dem Unfall, an dem Unfall an, jetzt aber weil ich was Ernstes möchte und halt schon über Familie und so ein Kram halt nachdenke. Das ist schon eine Hoffnung, ein Wunsch ist das. Genau. Ja. Ja. Lieber Florian, freue mich, dass du angerufen hast. Ich drücke dir wirklich die Daumen, dass du so deine Wünsche erfüllen kannst, dass du eine nette Frau, ein nettes Mädel findest bald und ja, vielleicht irgendwann dann auch eine Familie hast und ja, dass du so tapfer weitermachst. Aber du wirkst ganz entspannt, das ist schon mal sehr beruhigend. Ja, ja, was soll man machen? Meiner kann man es eh nicht mehr. Ja. Danke, dass du uns von dir erzählt hast und von Herzen alles Gute. Dankeschön, ich euch auch, ne? Tschüss, Florian, ciao. Tschüss. Ja, tschüss. Jetzt haben wir die Denise. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Nach Dennis jetzt Denise. Denise, guten Morgen. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Also ich habe vor 5-6 Wochen ungefähr erfahren, dass ich Gebärmutterhalskrebs habe. Ich bin halt auch noch sehr jung. Ich bin erst 22. Und ja, ich wusste erst gar nicht damit umzugehen und die Ärzte hatten dann halt auch gesagt, dass man die Komplett-OP empfiehlt, also die Wertheim-OP, wo ich dann halt auch die Gebärmutter rausbekomme und alles. Und ich hatte dann eine Woche später auch den OP-Termin und seitdem, also ich bin jetzt seit dem 3.9. zu Hause. Ach, der OP, also die OP wurde auch durchgeführt? Ja, die wurde eine Woche später direkt gemacht. Und es wurde mir halt gesagt durch die OP, dass die gute Befunde haben und dass ich danach wahrscheinlich, wenn dann überhaupt nur ein paar Termine Bestrahlung brauche. Und dann war ich dann eigentlich sollte ich eine Nacht auf der Intensiv bleiben. Ich war dann aber 4 Nächte auf der Intensiv, weil ich so Schmerzen hatte. Und ich hatte auch viel Blut verloren und soll halt jetzt auch noch Eisentabletten nehmen und sowas. Und ich fühle mich seit der OP ziemlich schlapp. Und bist aber jetzt zu Hause? Ja, ne? Ja. Also ich kann auch kaum was essen, weil ich mit allem psychisch irgendwie nicht zurechtkomme. Was bedeutet das für dich, dass du jetzt diese Operation hast machen lassen müssen? Also, ich bin halt froh, schon früh Mutter geworden zu sein. Und ach, du bist schon Mutter? Ja, also ich bin dreifache Mama. Dreifache Mama schon? Ja. Das aber, hast du aber sehr früh angefangen. Ja. Wann kam das erste Kind? Wie alt warst du da? Mit 16, ja. Das also ist eigentlich, mein Großer wird jetzt schon weg. Eigentlich zu früh, aber jetzt für dein Schicksal und für dein Leben ist es ein Glück, dass die Kinder so früh gekommen sind. Ja, ich bin auf jeden Fall froh. Weil du jetzt ja nicht mehr schwanger werden kannst. Genau. Und der Arzt hatte dann vorläufigen, also als ich noch im Krankenhaus lag, hatte er gesagt, ja, wir haben vorläufige Befunde, sie müssen nur bestrahlt werden. Und da habe ich mich natürlich total gefreut und das Personal halt auch. Und dann hatte ich aber noch den Termin für, also ich dachte, das wären halt für die Bestrahlung, wie viel ich brauche und alles. Und habe dann auch zu meinem Partner gesagt, da gehe ich ruhig alleine hin, das ist halt nicht schlimm. Ja, und dann wurde mir in dem Gespräch halt gesagt, dass halt später doch rauskam, dass Blutgefäße betroffen waren und Eingänge der Lymphknoten und dass ich doch Chemotherapie noch zusätzlich brauche. Und wusste dann halt überhaupt nicht damit umzugehen. Und die Chemotherapie machst du im Moment auch noch? Also ich habe nächste Woche Mittwoch Vorstellungsgespräch in der Klinik, wo das gemacht werden soll. Und dann beginnt das auch direkt mit der Chemo und Bestrahlung. Also, da kann ich mir schon vorstellen, dass du ziemlich angeschlagen bist. Nicht nur psychisch, sondern auch körperlich. Du hast ja eine ganze Menge jetzt mitgemacht. Eine heftige OP, Intensivstation, Also ich wiege jetzt halt auch nur noch 48 Kilo und das macht mir auch so ein bisschen Sorgen. Ich bin 1,67 groß und ist halt auch nicht mehr so viel und ich fühle mich total unwohl im Moment in meinem Körper. Und wie verhält sich denn dein Partner zu der ganzen Sache? Also es war so, ich habe meinen Job erst verloren nach der Probezeit. Also ich war erst in der Altenpflege tätig und diesen Job habe ich geliebt und dann wurde ich aber entlassen. Und dann 2 Wochen später hatte sich mein, oder eine Woche später hat sich mein Partner nach 5 Jahren von mir getrennt. Ja, und dann habe ich die Diagnose bekommen und das hat meinen Partner und mich wieder total zusammengeschweißt. Das heißt, ihr seid jetzt auch zusammen wieder? Genau. Ist dieser Partner ist aber nicht der Vater von deinen Kindern? Und doch, von den letzten beiden. Vom ersten nicht, das käme von der Zeit dann ja nicht so ganz genau. Ja. Das heißt, er steht jetzt dir zur Seite jetzt? Ja, also der hat auch ziemlich geweint, als ich die Diagnose bekommen habe. Und er wird damit auch selber noch nicht so ganz fertig. Also er unterstützt mich auf jeden Fall bei allem, Haushalt, Kinder. Das ist ja alles sehr anstrengend. Wenn du jetzt 3 Kinder zu versorgen hast und so krank bist, Das Problem ist halt, der Große, der hat halt Sprachprobleme und alles und der kommt nächstes Jahr in die Schule und der braucht halt noch so viele Therapien. Deswegen ist er jetzt kurzfristig, nachdem ich die Diagnose bekommen habe, zu meinem Ex-Freund gezogen, also zu dem Papa. Und das sind auch 100 Kilometer und im Moment durch meine Gesundheit kann ich den ja auch nicht so oft sehen und damit habe ich auch ganz schön zu knacken. Also kommt ganz viel zusammen bei dir. Ja. Wie ist denn die Prognose der Ärzte? Wenn du das jetzt alles machst, was die vorschlagen, hast du gute Chancen, krebsfrei und gesund zu werden? Der Arzt hat halt gesagt, in den 5 Jahren ist halt immer risikoreich, nochmal zu erkranken. Aber in der Regel sollte das gut sein. Allerdings, weil ich halt jetzt schon mit 22 erkrankt bin, hat er gesagt, ist halt immer die Sache. Man kann natürlich dann genauso gut ein zweites Mal Pech haben und nochmal erkranken. Also man weiß es nicht. Das hängt alles so ein bisschen am Seidenfaden. Ja. Wie ist das überhaupt rausgekommen, dass du Krebs hast? Also ich hatte eine OP an der Gebärmutter wegen was anderem und dabei wurde herausgefunden, dass ich halt ein Geschwür habe am Muttermund und der Arzt hatte gesagt, ich sollte dringend zum Frauenarzt und dann bin ich halt auch gegangen und die sagte, dass das halt auch schon blutet und das tumorartig ist und ich halt dringend ins Krankenhaus sollte und wurde dann halt den Tag noch eingeliefert, dann wurde halt Gewebeprobe entnommen und 2 Tage später habe ich dann halt das Ergebnis bekommen, dass ich Gebärmutter halt. Nun haben ja viele Frauen das Problem, wenn sie eine solche große Operation über sich haben ergehen lassen müssen, dass sie sich nicht so richtig mehr als Frau fühlen. Wie ist das bei dir? Also es war so, bevor ich erkrankt bin, habe ich gesagt, ich möchte definitiv keine Kinder mehr, weil die letzten 2 Schwangerschaften halt auch schon nicht so einfach waren. Nach der OP habe ich dann erstmal gemerkt, ja Denise, du bist 22, du kannst auch nicht, wenn du mit 30 noch Mama werden möchtest, Mutter werden. Und ich gucke halt gerne die Sendung Teenie-Mütter und hatte mir das dann auch angeguckt und das war halt ein großer Fehler, weil als ich dann die Geburten gesehen habe und sowas, da habe ich erstmal realisiert, sowas kannst du nie wieder mitmachen in deinem Leben. Und aber du hast es ja gerade auch richtig gesagt, es ist ja ein Glück, dass du schon 3 Kinder hast. Ja, das auf jeden und Fall. Und jetzt ist natürlich das Hauptanliegen, ist, dass du gesund wirst, dass du wieder fit wirst und auf die Beine kommst. Das ist das Allerwichtigste. Und ich habe natürlich tierisch Angst vor den vor der Bestrahlung und den Chemotherapien und ja, das ist halt auch nochmal. Hast du mal mit anderen Frauen gesprochen, die das schon machen oder hinter sich haben? Also noch nicht mit so vielen, weil ich halt auch noch nicht so viele kennengelernt habe. Also ich hatte mich in einer Facebook-Gruppe durchgelesen und da gibt es auch ganz viele tolle Leute, die da einen unterstützen, die auch selbst betroffen waren. Und ich wollte demnächst in eine Selbsthilfegruppe gehen, die einmal im Monat stattfindet. Sehr gute Idee. Hast du schon rausgefunden, wo die ist? Ja, das habe ich alle schon vorab. Wie reagieren eigentlich deine gleichaltrigen Freundinnen auf dein Schicksal? Ich habe nicht viele Freunde dadurch, dass ich junge Mutter geworden bin. Mhm. Ich habe hier eine durch die Arbeit kennengelernt und das ist auch meine beste Freundin geworden. Und die war halt, als die OP war und sowas, fast jeden Tag an meinem Bett, auch abends. Und ist halt auch, steht sehr gut zu meiner Seite und da bin ich auch echt froh, dass sehr ich gut. die habe. Liebe, demnächst, die Sendung ist gleich rum, die Musik läuft ja. im Hintergrund, du hörst sie sicherlich. Okay. Ich drücke dir von ganzem Herzen die Daumen, dass es dir gut geht, dass es bergauf geht. Und dass du es schaffst. Und meine Psychologin, das biete ich dir an, ruft dich jetzt gleich nochmal zurück. Vielleicht hat die auch noch eine Idee, wie du dich noch ein bisschen psychologisch stützen kannst. Okay? Ja. Ja. Dann leg bitte auf und die Magdalena meldet sich gleich und von meiner Seite aus alles Gute von Herzen. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht Daniel Paulmann. Bis morgen, 1 Uhr Radio ist live. Und